im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Die Freitagnacht ist eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt sehr gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt oder diskutieren wollt oder streiten wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wer ist der erste Anrufer? Der erste Anrufer ist Mike und Mike ist 39. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Mike. Ja, mir bleiben fast die Worte im Mund stecken, dass ich mal bei dir durchkomme. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide denn? Ja, ich bin der erste Anrufer, wie ich feststelle. So ist es heute, und, ja. Und gestern, ich wollte eigentlich auf das Thema der ersten Anruferin von gestern kommen. Das war die Caro. Ja. Und die hatte etwas über eine Misshandlung erzählt. Ja. Und ich hatte vorher auch schon mal öfters versucht, bei dir anzurufen. Ja. Bin aber bisher nie durchgekommen. Aber jetzt haben wir uns ja. Ja. Und jetzt ist es aber so, ich habe Ähnliches erlebt. Also die Anruferin gestern hat erzählt, dass sie von älteren Mädchen, sie war damals 12 und die anderen Mädchen waren 14, sexuell missbraucht wurde. Ähnliches ist mir auch passiert. Eben halt nur bei einer Konfirmandenfahrt. Mhm. Ich bin eine Woche lang damals mit drei Jugendlichen in einem Zimmer gewesen. Mit Jungs? Das waren alles Jungs, ja. Die waren alle drei ein bisschen älter als ich. Wie viel älter? Ja, ich sag jetzt mal ein Jahr vielleicht. Mhm. Also ich bin als Jugendlicher immer sehr, sehr schüchtern gewesen. Mhm. Und aber dann wart ihr alle so 14, 15? Nein, nein, also 13, 14 eher. Stimmt, 15 ist man dann schon, das ist schon vorbei mit der Konfirmation, ja. Ja. Okay. Mhm. Ja, okay. Und ja gut, wir haben diese Fahrt gemacht und da waren zwei dieser Jugendlichen, waren so schon als Schlägertypen bekannt. Mhm. Und ich habe damals, ja, also sie haben ja damals eben halt mit Schlägen gedroht, wenn ich eben halt bestimmte Dinge nicht gemacht habe. Also das heißt halt, ich sollte mir eben halt einen runterholen. Vor ihren Augen? Vor ihren Augen, richtig. Mhm. Ja, sie haben ja auch mal so eine Flasche, die voll mit Wasser war. Sollte ich mir über einen Penis drüber ziehen, dann war ich überall nass. Die haben sich kaputt gelacht, dann haben sie mich wieder geschlagen. Ja, und dann noch so andere Dinge, wie zum Beispiel, ja, dass sie mir halt so eine Fanta-Flasche gegeben haben. Ich sollte daraus trinken, was ich auch gemacht habe. Und dann haben sie halt auch gesagt, ja, ich habe da rein uriniert und ja. Haben sie dich auch gezwungen, dass du sexuelle Handlungen an ihnen durchführen? Nein, nur an mir, aber sie haben mich halt auch in den Weichteilen geschlagen, wenn ich das nicht mache. Und ja, es ist halt Woche lang so gelaufen. Genau, das wollte ich gerade fragen. Es ist eine Woche jeden Tag so gelaufen? Nee, immer abends. Ja, also abends. Täglich. Also wenn wir im Zimmer waren. Und ja, manchmal haben sie auch irgendwann nach ein paar Tagen haben sie auch versucht, andere aus anderen Zimmern reinzurufen. Die sollten sich das dann mit anschauen. Der Pfarrer hat davon aber nie was gewusst. Das heißt, wie viele Leute waren da im Höchstfall um dich herum, während du da gedemütigt wurdest? Ich sag jetzt mal vielleicht 7, 8 ungefähr. Wie haben die anderen sich verhalten, während du das gemacht hast? Tja, gelacht. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, es ist heute so, ich habe mittlerweile durch meine berufliche Tätigkeit und auch dadurch, dass ich halt auch Freunde hatte, bin ich auch halt auch wieder selbstbewusster geworden. Also man hört das ja auch, man kann mit mir ganz, ganz locker reden. Ja. Aber ich habe halt mein ganzes Leben lang immer Schwierigkeiten gehabt, eine Beziehung einzugehen. Mhm. Also ich habe bis heute noch nie eine feste Beziehung gehabt. Noch nie. Du bist 39 Jahre alt. Aber ich hoffe, dass du mal verliebt warst. Öfter schon. Ja. Gab es denn auch schon Affären? Und das gab es. Ja, naja, Affären nicht, aber ich hatte in meinem Leben zwei One-Night-Stands. Das heißt, du hast nur zweimal Sex in deinem Leben gehabt bisher? Nur zweimal Sex in meinem Leben, ja. Führst du das auf diese schlimme Woche zurück? Meine Beziehungsunfähigkeit. Also es ist, ich habe das deinem Kollegen eben auch schon gesagt, es passiert mir öfter schon mal, dass Frauen sich halt schon mal nicht verlieben, und sobald ich das merke, bin ich halt dann plötzlich ein ganz anderer Mensch. Also ich werde dann hysterisch, ich würde fast schon sagen, ich bin dann schon fast ein Arschloch. Mhm. Ich versuche dann irgendwie, weil ich das halt nicht glaube. Ich vielleicht habe so plötzlich das Gefühl, ich glaube einfach nicht, dass die Frauen das ernst mit mir meinen. Mhm. Und dann werde ich irgendwie ein ganz anderer Mensch. Und einen Tag später tut es mir dann schon wieder leid, weil irgendwie sind die Frauen ja eigentlich sehr, sehr nett. Wahrscheinlich kommt... Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich kommt da eine ganze Menge zusammen, was auch noch mit anderen Erlebnissen in deinem Leben oder frühen Leben zu tun hat. Mhm. Kommt das zusammen, was da dann, das ist ja eine extreme Demütigung, die du da erfahren hast. Und ja, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang auch immer Angst gehabt. Ich hatte einen von diesen, eben halt Angst während meiner Schulzeit schon immer gehabt. Ich habe immer gehofft, hoffentlich ist bald die Schulzeit vorbei, weil einer von den dreien ist bei mir eben halt in der Parallelklasse gewesen. Mhm. Und der hat das halt rumerzählt. Ich bin auch nachher in meiner Klasse öfters gehänselt worden. Das weiß ich nicht, ob es daran lag. Natürlich, bestimmt, wenn sich das dann rumgesprochen hat. Kinder sind ja, oder Jugendliche sind da ja gnadenlos. Warst du vor diesem Vorfall auch schon eher so der Außenseiter in der Schule? Ich war sehr schüchtern, ja. Mhm. Aber früher nicht so extrem gehänselt worden wie hinterher eigentlich. Das kam erst so mit 15... Ja, 14, 15, das kann schon sein, dass das auch daran liegt. Ja. Diese beiden One-Night-Stands, von denen du gerade gesprochen hast, wie hast du die empfunden? Ja, also beim ersten Mal, ich weiß nicht, ich bin irgendwie mal über meinen Schatten gesprungen. Also ich habe eine Frau übers Internet kennengelernt und irgendwie, ich komme mit Frauen eigentlich gut klar, so ist es nicht. Ja. Also freundschaftlich. Allgemein. Und also du bist ja über deinen Schatten gesprungen. Und ich bin über meinen Schatten gesprungen. Ich war damals 29. Warst du begeistert? Hat es dir gefallen? Ich hatte erstmal Angst. Ich habe sie aber auch ehrlich gesagt nicht gestanden, dass ich noch nie Sex hatte. Aber es hat geklappt. Alles von alleine geklappt. Und naja, irgendwie ist es dann halt passiert. Ja, und wie war's? Es war super. Es war super. Also ich vergesse es halt nie, aber... Das heißt, da ist schon Lust und Interesse, dass man das noch öfter mal erleben kann. Ja, aber da blockiert sich alles. 10 Jahre her, ein paar Monate später hatte ich meinen zweiten One-Night-Stand und danach nie wieder irgendwas. Da muss weder irgendwie noch nicht mal kuscheln oder sonst irgendwas mit Frauen. Fühlst also du dich einsam? 10 Jahre her. Fühlst du dich einsam? Ich sag mal so, ich habe so das Gefühl, ich rede mir das manchmal schön. Mhm. Also, was machst du vom Beruf? Die größten Probleme habe ich, meine, ich habe Freunde, einige, die mir auch Kraft geben. Aber die fragen sich halt auch immer, warum findet er keine Frau? Jetzt also, habe ich halt vor 4 Jahren habe ich das halt gestanden, was damals passiert ist. Und also es wäre schon gut, wenn da noch jetzt ein bisschen mehr Leben in dein Leben käme. Ja. Was sicherlich vielleicht die Voraussetzung dafür ist, vielleicht, dass du dich mehr mit dem beschäftigst, was in deinem Leben bisher passiert ist und was dich eben so blockiert. Das heißt, da wäre schon ein Profi nötig, dass du dich mit jemandem zusammensetzt, glaube ich schon. Ich war ja vor 4 Jahren bei einer Psychologin, aber nur für einen Tag. Und ich bin damals, hätte ich nicht gedacht, dass es der Grund ist, die damalige Kindheitserfahrung. Also ich bin eigentlich dorthin gegangen, weil ich dachte, irgendwas stimmt mit dir nicht. Mhm. Wenn ich Frauen kennenlerne, ich verhalte mich dann plötzlich, ich drehe mich um 180 Grad. Weißt du, Mike, der Sinn einer solchen Therapie müsste ja sein, dass du dich da eben nicht um 180 Grad drehst, sondern dass du ganz normal und gelassen und entspannt dich auf so einen Kontakt einlässt. Mhm. Daher rate ich jetzt erstmal, rate ich dir oder empfehle dir oder biete dir an, dass du mit meiner Psychologin mal sprichst, ja, die dir das ein bisschen erklären kann, vielleicht welche Formen der Therapie du machen könntest. Mach es, du kannst nur gewinnen. Wenn du absolut keinen Bock hast und wenn dir das alles auf den Senkel geht, kannst du ja immer noch abbrechen. Ja. Ich hatte dich gerade noch gefragt, was machst denn du beruflich? Beruflich? Ich möchte jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Also ich bin erstmal, ich habe damals Bürokaufmann gelernt. Ja. Und jetzt bin ich eben halt im Einzelhandel, Lebensmittel. Okay, im Kaufmännchen. Ich habe eigentlich gar keine Probleme. Ich meine, okay, ab und zu merke ich schon, dass ich so ein bisschen introvertiert bin. Aber weißt kommt du, aber halt immer so ein bisschen drauf an. Für einen stark introvertierten Menschen hast du toll gesprochen hier. Ja, also das ist es ja. Ich bin einerseits der eine Mensch und andererseits manchmal der andere. So. Und ich bin auch ein sehr, wie soll ich sagen, so erfolgsgieriger Mensch, auch sehr so. Wenn du das ehrgeizig. Bist, so. Das ist ein gut Stichwort. Wenn du ehrgeizig bist, musst du den Ehrgeiz anfachen, dass du aus dieser Beengung rauskommst, aus dem Gefängnis, in dem du ja steckst. Und das gelingt auch. Ich garantiere es dir. Wenn du es willst. Also die Therapeutin hat mir damals auch gesagt, also sie hätte schon öfter solche Geschichten gehört. Ja. Es ist so, machbar. Ich komme ja gar nicht so rüber, weil ich relativ locker drauf losschwätzen kann. Ja. Mike, ich schlage vor, du schwätzt jetzt gleich weiter mit meiner Psychologin, ja, und dann kriegst du handfeste Sachen an die Hand und dann nimmst du es in die Hand, okay? Ja, finde ich super. Viel Glück, alles Gute, du legst auf, wir melden uns. Ja, dir auch alles Gute. Tschüss. Und ich melde mich mal, wenn irgendwas sich entwickelt hat, vielleicht. Sehr gerne. Bis dann. Alles tschüss. Gute, Mike. Ciao, tschüss. 0800 22 050 und hier ist Norma. Norma ist 66. Guten Morgen, Norma. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Norma. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich vor ein paar Monaten nach Köln gekommen bin. Ich habe damals in Griechenland gelebt, weil ich eine Untersuchung hatte in der Uniklinik. Mhm. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr genau. Ich wurde dann operiert, war 4 Monate in der Uniklinik, in Koma und so weiter. Und als ich dann wieder wach war, kamen meine Söhne zu mir, alle miteinander. 2 Stück habe ich plus Schwiegertöchter. Und sie müssten mit mir reden. Und dann wurde ich vor der Frage gestellt, beziehungsweise vor der Alternative, entweder wenn du unbedingt nach Griechenland wieder zurück willst, dann kümmern wir uns nicht mehr um dich, oder du bleibst hier und wir gucken, wo du hinkommen kannst. Sag ich, das will ich aber nicht. Ich will nicht hier bleiben und so weiter. Wo du hinkommen kannst, was heißt das? Ja, ich habe keine Wohnung zu dem Zeitpunkt mehr in Köln gehabt. Das heißt, es musste gefunden werden, wo ich wohnen kann. Und aber mal kurz zur Erklärung. Du sprichst ja nun ausgesprochen gutes Deutsch. Und du sagst, du kamst da gerade vor ein paar Monaten aus Griechenland. Ich gehe davon aus, dass du vorher schon mal in Deutschland gelebt hast. Ja, richtig. Ich habe circa 25 Jahre in Köln gelebt. Also gut, dann bist du ja schon eine Kölsche, so eine fast Kölsche, kann man so sagen. So, und jetzt sag mir nochmal genau, warum du da im Krankenhaus warst und so lange krank warst. Was für eine Erkrankung? Ich kam nach Köln, weil ich Durchblutungsstörungen hatte in den Beinen. Und da wollte ich mal hören, warum. Und und dann sagte man mir, wenn ich nicht sofort was mache, dann würde man mir die Beine abhacken. Naja, so wird man es nicht gesagt haben. Abhacken hat der Arzt bestimmt nicht gesagt. Aber das heißt, es war schlimm. Ja, es scheinbar war das schlimm, weil ich kann mich nicht erinnern, was dann passiert ist. Was ist denn dann genau operiert worden und wo? Es wurde ein Bypass gemacht und ich hatte ein Riesenloch in der Leiste und am Bein. Und du weißt bis heute nicht genau, was für eine Erkrankung du nun hast oder ob du wieder ganz gesund bist? Nee, das nennt sich Bypass halt eben. Okay, ja, das haben ja nun viele Leute. Das ist ja, danach kann man ja, wenn es gut gelaufen ist, durchaus wieder normal leben. Ja, das so, denke ich auch. Jetzt haben deine Verwandten, deine Söhne und alle haben gesagt, entweder gehst du nach Griechenland oder sie wir kümmern uns nicht. Ja, und jetzt? Wo bist du jetzt? Ja, dann nach kurzer Zeit ist dann einer meiner Söhne nach Griechenland geflogen, hat meine Wohnung dort aufgegeben. Was aus meinen Sachen passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Ich habe nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Und bin hier in dieses Pflegeheim gelandet, in Hessen. Du bist in einem Pflegeheim jetzt? Ja. Obwohl du gar nicht in einem Pflegeheim sein möchtest? Genau. Ist es denn nötig, dass du in einem Pflegeheim bist? Muss man sich ständig um dich kümmern? Nein, es ist nicht nötig. Das heißt, du kannst dich anziehen, waschen, du kannst rausgehen und... Oder ja, ich benötige vielleicht ein bisschen Hilfe morgens und abends, aber dafür gibt es auch Pflegedienste. Ja. Ich bin nämlich auch Diabetikerin und brauche Dialyse. Okay, gut, das könnte man ja alles regeln, auch wenn jemand das zu Hause... Das lässt sich alles einrichten, so, genau. Was ist denn da los? Deine eigenen Söhne, wie viele Söhne hast du? Zwei Stück. Zwei Söhne? Die bestimmen einfach so über das Leben der Mutter, lösen die Wohnung auf, du weißt gar nicht, wo deine Sachen sind und die stopfen dich irgendwo in ein Pflegeheim, obwohl du das gar nicht möchtest? Ja. Das ist ja traurig. Der eine Sohn hat sich überhaupt nicht darum kümmern wollen und der andere, der halt eben in Wiesbaden wohnt, der hat sich ein bisschen gekümmert und hat hier in der Nähe dieses Haus für mich gefunden. Mhm. Und ich habe es vorher gar nicht gesehen. Das heißt, du hast es nicht mal ausgewählt? Es wurde nicht mit dir abgeklärt und besprochen? Man hat dich einfach dorthin gefahren? Ja, Nun ist ja so ein Heim, kostet ja auch Geld. Wie wird das finanziert? Er hatte damals auch Anträge gestellt beim Sozialamt und mir gesagt, wenn ich für dich irgendwie aufkommen muss, dann bin ich lieber arbeitslos. Na, du hast ja schöne Söhne. Das ist ja traurig. Ja, finde ich auch. Das ist sehr traurig. Hast du da wenigstens ein Einzelzimmer? Ich habe ein Einzelzimmer, ja. Ja. Wie lange bist du jetzt schon in diesem Pflegeheim? 2,5 Monate. Und wie fühlst du dich da? Sehr schlecht. Was wäre dein Wunsch und dein Traum? Mein Wunsch wäre, ich weiß, dass ich nach Griechenland nicht mehr zurück kann, weil ich weiß nicht, wo meine Sachen sind. Ich habe keine Wohnung mehr. Aber ich würde schon gerne in Köln dann leben. Weil Köln weil ich dort die zweite Heimat Freunde ist. Habe. Mhm. Ja, und ich kenne mich auch aus. Hier kenne ich keinen. Ja, das versteht. Ja klar, das versteht ja jeder. Das versteht jeder. Das klingt ja fast so, als hätten deine Söhne dich entmündigt. Du bist eine Frau bei klarem Verstand, die zwar krank ist, aber nur auch nicht so krank, dass andere über sie bestimmen müssen. Du kannst doch über dein Leben entscheiden. Ja, siehst du doch, jetzt will ich hier weg und kann nicht, weil aufgrund körperlicher Beschwerden kann ich nicht sagen, ich nehme jetzt ein Auto und fahre nach Köln und suche mir dort eine Wohnung. Wie geht das denn? Du kriegst doch wahrscheinlich Rente. Ich krieg eine kleine Rente, weil ich nicht lange berufstätig war. Okay, wer kann denn an dieses Konto ran? Das kommt direkt hier, das kriegt das Haus hier direkt. Aber das von muss, der BFA. Aber das muss doch jemand, da musst du doch was unterschrieben haben, dass du damit einverstanden bist. Hast du was unterschrieben? Ich habe die Kontonummer des Hauses hier angegeben, ja, als die Anfrage kam. Das heißt, de facto hast du nicht mal etwas Geld zur Verfügung im Moment? Nein, nur das Taschengeld, was man hier so kriegt. Das ist ja gruselig. Das ist ja wirklich gruselig. Und besucht dich denn jemand von deinen Verwandten? Nein. Du bist ganz allein. Die sind froh, dass sie dich da abgeschoben haben und wollen mit nichts mehr zu tun haben. Ja. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wer in solchen Fällen, welche staatliche Hilfsstelle dir da helfen könnte, wer da zu dir kommen könnte, ja. ein Fachmann, der sich das alles mal anguckt, die ganzen Papiere, die Unterlagen, um dich da zu beraten, weil ich merke, dass du komplett hilflos bist. Ja. Wir werden uns jetzt mal schlau machen. Bitte, ich bitte aber auch mein Publikum, diejenigen, die sich in diesem Bereich gut auskennen. Der Fall ist ja jetzt klar geschildert worden. Mailt uns doch mal bitte, welche Institution, welches Amt oder wer vielleicht ansprechbar wäre, der sich gezielt dann mit einem solchen Fall beschäftigen könnte. Also Norma, dein ja. Wunsch wäre, dass du eine kleine Wohnung irgendwo in Köln hast, eine Betreuung. Und dass du dann regelmäßig zur Dialyse fährst, irgendwo deine Klinik hier in Köln, aber dein eigenes kleines Leben hier hast. Ja, genau. Und zu deinen Freunden auch könntest und das wäre dann, es wäre nicht so schön wie Griechenland, aber tausendmal besser als das, was du jetzt gerade erlebst. Ja, genau. Gut, das haben wir verstanden. Nochmal meine Bitte an das Publikum, wer eine Idee hat, bitte mailen an domian@wdr.de. Wir rufen dich auf jeden Fall gleich auch nochmal an, Norma. Und überlegen mal, was wir hier schon mal recherchieren können. Gut. Ja. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir irgendwie einen schlauen Tipp für dich haben. Du rufst jetzt an. Du hast ja hier angerufen. Wer bezahlt dein Telefon? Ich kaufe mir immer, weißt du, bei Aldi eine 5-Euro-Karte. Von deinem Taschengeld? Ja. Wie viel Taschengeld kriegst du denn da im Monat? 105 Euro. Ja. Gut, also wir melden uns bei dir und wenn im Laufe der nächsten Woche noch gute Informationen hier reinkommen, melden wir uns nochmal bei dir, okay? Ja. Liebe Norma, alles Gute von ganzem Herzen. Vielleicht wirst du bald wieder eine Kölnerin sein. Ja, das wäre toll, ja. Wir drücken die Daumen. Tschüss, alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Daumen. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Dirk. Dirk ist 43. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Domian. Hallo Dirk. Ja, guten Morgen. Ja. Grüß dich. Du hast angerufen, weil? Ja, ich habe ein Problem mit meiner Lebensgefährtin. Mhm. Sie ist ein bisschen älter wie ich. Wie viel älter? 17 Jahre. 17 Jahre, okay. Und das Problem ist jetzt, wie soll ich jetzt anfangen? Also wir haben uns damals kennengelernt, wo jemand verstorben ist. Wie lange ist das her? Das ist jetzt circa 14 Jahre, also wären 15 Jahre, 14 Jahre her jetzt. Mhm. Und ich mache mir große Sorgen. Weil sie hat ein starkes Alkoholproblem. Wie lange schon? Eigentlich schon früher, wo ich sie kennengelernt habe. Ach so, das heißt, eure ganze Zeit, während ihr jetzt zusammen seid? Nee, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, das nicht. Also sie war in Therapie gewesen. Mhm. Ja. Und, es ist jetzt wieder ausgebrochen. Genau, richtig. Das hat eigentlich gut geklappt gehabt jetzt so. Und jetzt hat sie jetzt, ich weiß es nicht, sie hat starke Depression auch. Sie macht mir Vorwürfe auch so. Also sie ist, also wir reden aneinander vorbei so. Also ich muss dazu sagen, ich bin Alkoholiker. Bin aber trockener Alkoholiker zurzeit. Ich gehe auch zu anonymen Alkoholiker, zur Diakonie. Ja. Und es war eigentlich mal so, sie geht auch nebenbei noch arbeiten. So, ich bin zurzeit arbeitslos und sie geht arbeiten, so auf 450 Euro Basis. Mhm. Und ich kann das jetzt nicht so überblicken. Ich merke das mal nur so an der Sprache dann so, ne? Wenn sie dann sehr viel getrunken hat, so. Ja, das kriegst du ja genau. Schon, das kannst du ja deuten, ob sie nun. Genau. Ja, also und das Schlimme war. Ja, bitte. Ja, Entschuldigung. Aber das Schlimme war jetzt, also ich meine, den Wein habe ich so mehr oder weniger so geduldet. Ich habe also auch so ich habe das zum Gespräch auch gebracht, so bei den anonymen Alkoholiker, und die haben natürlich gesagt, ja Dirk, du weißt das ja, du musst dann Nägel mit Köpfe machen, ne? Dann musst du dich trennen von der Frau, ne? Mhm. Aber ich bin halt so ein Mensch, wie soll ich das sagen? Ich finde da keine Worte für. Ich bin halt so ein weicher Mensch, sag ich mal, so gefühlsvoller Mensch. Und du möchtest dich nicht von ihr trennen. Ja, genau. Sie bedeutet mir auch sehr viel und ich mache mir auch immer Sorgen und ich mache mir auch Vorwürfe auch, weil sie, ich meine, die sagen auch immer so, dann bei der Diakonie oder so, lassen sie sich keine Schuldvorwürfe machen und so weiter, aber. Macht sie dir Schuldvorwürfe? Ja, zum Beispiel, dass ich dann ihr nicht zuhöre und so weiter und, ne, dass ich angeblich tue ich dann immer nur. Ja. Spricht sie denn offen aus, dass sie trinkt? Das habe ich gerade nicht verstanden. Nein. Nein. Sie macht alles heimlich. Und wenn hast du sie denn darauf angesprochen? Ja. Ja, gerade heute Morgen, also heute Mittag quasi. Ja, und was sagt sie dann? Nee, gar nicht. Sie hatte gar nicht drauf reagiert. Zum Beispiel jetzt, also heute war konkret, ich habe da eine Flasche Wasser weggebracht. Ne? Wir haben ja immer diese Wasserflaschen, ne? Mhm. Die habe ich weggebracht. Und da habe ich gesehen, dass da so eine Schnapsflasche stand, ne? Mhm. Und dann habe ich sie, also direkt, ich bin dann zu ihr hingegangen. Ne? Sehr gut, hast du die Schnapsflasche gezeigt. Ja, ich habe das gelernt, ja, weil ich das auch gelernt habe, so bei Diakonie und so weiter, die Menschen dann auch anzusprechen, also zu konfrontieren damit. Genau, ne? Und was sagt sie? Ja, nee, gar nicht, sie hat überhaupt nichts. Sie hat also einen Gesichtsausdruck gemacht, so als ob es ihr leid tat, so. Das habe ich schon registriert. So. Ich okay, aber kein Wort dazu gesagt? Nein, ich habe gesagt, hör mal zu, nee, gar nicht. Ich habe gesagt, hör mal zu, ich sage da so mit dem Wein, ne, dass ich so geduldet, ne, aber ich habe gesagt, so jetzt mit einem harten Drogen. Also ja, Moment, langsam. Das ist mit dem Wein, das muss ich dir als Alkoholiker nicht erzählen, dass das mit dem Wein auch nicht geduldet ist. Ne? Nee, es war nicht gut. Du hast letztendlich gar keinen wirklichen Überblick, wie viel sie trinkt. Nee. Da ist Wein, da ist Schnaps im Spiel und du durchschaust es nicht wirklich. Nein, leider nicht. Kannst du leider denn nicht sagen, wie lange das jetzt schon läuft wieder? Das sind jetzt so ungefähr circa 4 Wochen, sage ich mal jetzt. Wo es so extrem gereist, wo mir es aufgefallen ist. Okay, aber der Wein war schon vorher? Nein. Ach so. Oh gut, ein Glas Wein schon, aber das war jetzt nicht so wie jetzt, so dass jeden Tag so, also es ist jeden Tag. Aber also du weißt, was ein Glas Wein bedeutet, wenn man Alkoholiker war, oder ist? Es geht gar nicht. Sie hat leidet unter Depressionen auch, sagst du? Ja. Ist sie in einer psychiatrischen Behandlung? Nein, nee, leider nicht. Noch nie? Nee. Doch, quasi, ja, damals, also wo ich sie kennengelernt habe und so weiter, da hat sie das auch gemacht. Sie hat auch die Kurve gekriegt, sie war dann trocken, sie war in Therapie gewesen, war stationär und hat das auch in Griff bekommen. Also, Mensch, Dirk, ich kann dir das sagen, was deine Leute dir bei den anonymen Alkoholikern sagen. Die sagen dir, du sollst hart sein. Hart heißt natürlich, du musst ja nicht jetzt von heute auf morgen die Wohnung verlassen. Du musst es ihr auf den Tisch knallen, dass du weißt, was los ist, dass du nicht bereit bist, das mitzumachen, wenn sie sich nicht verändert, wenn sie nicht irgendetwas unternimmt, und wenn sie nichts unternimmt, dann bist du weg. Ja, aber Domian, das Gespräch hatten wir erst gehabt, also da hat sie hat dann gesagt, ja gut, dann springe ich jetzt von der Brücke, weißt du, und dann weiß ich nicht, was sie da machen soll, weil ich fühle mich dann so hilflos. Das ist ja eine Form der Erpressung, die natürlich ganz fatal ist. Jetzt haben wir dieses Alkoholproblem. Ja. Wir haben die Depressionen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie eure Beziehung eigentlich läuft. Ja, zur Zeit auseinander. Also wir tun uns auseinander. Was ist das Hauptproblem dieser Beziehung? Der große Altersunterschied, den du gerade genannt hast? Nee, für mich nicht. Aber für sie irgendwie. Also wie gesagt, sie schmeißt mir das immer. Also sie sagt immer, ich höre ihr nicht zu, ich bin nicht da, und ich sage immer, das stimmt doch gar nicht, ich bin doch hier, ich versuche doch und ich mache wirklich alles. Das klingt schon wirklich sehr verfahren, weil sie ja offensichtlich in so einem Kokon lebt von Depressionen, von Eigenvorstellungen, von Alkoholismus. Und nur sie könnte das aufbrechen, nämlich indem sie nach außen geht und sich Hilfe sucht. Nur so ging es. Und sie hat es ja schon mal geschafft. Sie hat es ja schon mal gemacht. Ja. Sie kennt ja die Prozedur. Ja, genau, richtig. Und das verstehe ich nicht, dass sie es so zumacht, Domian. Das ist jetzt mein Problem. Ich verstehe nicht, dass sie es so abblockt. Genau wie heute Morgen, also heute Mittag, wo ich sie angesprochen habe, wo ich gesagt habe, dass mir geschnappt, das geht gar nicht, weil ich habe ihr auch gesagt, klipp und klar, ich sage immer zu. Du setzt mich da auch unter Druck. Du setzt mich in der Ecke. Du weißt, ich bin trockener Alkoholiker. Du drängst mich irgendwo hin, wo ich gar nicht hin möchte, weil mir fällt das auch mal schwer, dann nicht zu trinken. Mach ihr doch den Vorschlag, wenn du das alleine nicht schaffst, an sie ranzukommen. Mach ihr doch den Vorschlag, dass ihr zusammen zu einer Beratungsstelle geht. Ihr beiden zusammen. Würde sie das machen? Vielleicht? Ich glaube nicht. Nee, zurzeit nicht. Weil ich habe ja gesagt, ich habe ja zu ihr gesagt, und sie weiß das ja auch, dass ich gehe alle 14 Tage zu den anonymen Alkoholikern. Und ich habe auch schon gesagt, ich sage, da sind Leute, die haben Verständnis, die hören zu. Ich sage, komm doch mit mir mit. Ich sage, ich bin doch da. Ich sage, komm doch mit. Und sie, wie gesagt, wie heute Morgen, sie sitzt dann da. so wie so apathisch. Weißt Dirk, du, Domian? Ich weiß, ja, ich kann mir alles vorstellen, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn du das einfach weiter so mitlaufen lässt, wird es immer schlimmer. Es wird für sie immer schlimmer. Und es besteht die Gefahr, dass du wieder reingezogen wirst. Das also, stimmt. Also ist niemandem gedient. Nee. Also ist das harte Vorgehen vielleicht zunächst erstmal eine Erschütterung. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Meinst du wirklich, Domian? Ja, ich bin davon überzeugt. Von Hunderten oder Tausenden von Anrufern, die mir das auch erzählt haben hier. Ja. Aber das ist so ein Punkt, weil ich so ein weicher Mensch bin. Weißt du, ich bin so gefühlsvoll, so, weißt du? Und das, ich verstehe. Das fällt mir schwer, Domian. Ja, aber ich meine, vielleicht hilft es dir klarzumachen, indem du, wenn du dich weich und freundlich verhältst, schadest du ihr nur noch mehr und letztendlich mehr. Irgendwann dir auch. Das okay. ist das. Dennoch, wenn sie schon nicht gerne mit zu den anonymen Alkoholikern gehen will, kann man ihr vielleicht auch noch. War sie schon mal früher mal bei denen? Nee, sie war nur stationär im Krankenhaus, okay. so auf der Psychiatrie. Vielleicht hat sie da auch irgendwie eine Hemmung. Dennoch, schlag ihr mal vor, dass ihr zusammen zu einem Psychologen, zu einer Beratungsstelle geht, zu einer Person, einem Fachmann. Ja, vielleicht hat sie da ein bisschen mehr Traute, das zu machen. Ja, okay, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Wären wir schon mal einen Schritt weiter. Ja, stimmt, hast du recht. Ja. So, Dirk, dann rufen wir dich nochmal an und geben dir die Beratungsstelle in deiner Umgebung an die Hand. Ja, ein paar, und dann musst du voran machen. Ja, super, vielen Dank, Domian. Wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank. Und hör mal, bleib am Ball, mach so weiter, ne? Ich muss sagen, du bist echt gut, hör mal. Danke, ne? Dankeschön, Dirk. Alles Gute. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. 1.31 Uhr haben wir, ihr Lieben. Nächste Woche Thema. Thema nächste Woche Hotel Mama. Ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Die, obwohl schon etwas älter, immer noch bei der Mama wohnen und sich so rundum von der Mama bedienen lassen. Und ich möchte natürlich gerne auch mit betroffenen Müttern beziehungsweise auch Vätern reden, die einerseits das vielleicht sogar toll finden, dass sie ihren Sohnemann oder vielleicht auch die Tochter verhätscheln und vertätscheln, obwohl er oder sie vielleicht schon 40 oder 45 ist. Und gerne auch mit Müttern und Vätern, denen das tierisch gegen den Strich geht, aber die sich nicht so richtig trauen, mal auf den Tisch zu hauen und den Kerl rauszuschmeißen aus der Wohnung. Also, das Hotel Mama nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder wie immer, ihr kennt das, vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Hotel Mama nächste Woche und hier ist der Freitag und hier ist die offene Themensendung von heute mit jetzt Peter 67. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Morgen, Jürgen. Was ist los? Ja, was ist los? Ich habe als alter Esel am Ende meines Lebens etwas erlebt, das ich nie geglaubt hätte, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass sowas gibt. So eine Liebe. Eine Liebe? Ja. Aber das ist doch toll. Ja, das ist ganz toll. Sowas hast du noch nie erlebt? Nein. Auch nicht als ganz junger Mann? Nein. Noch nie. Also eine Herzenswärme und auch in sexueller Beziehung und in allem. Also es ist einfach. Und diese Liebe ist jetzt, war nur ein Vierteljahr und hat mehr ausgemacht als mein ganzes Leben zuvor. Ich komme mir vor, als hätte ich 50 Jahre nicht gelebt. Und diese Liebe ist jetzt gestorben. Ganz plötzlich, einfach so. Das tut vom mir sehr, Stuhl gefallen und war tot. Das tut mir sehr leid, Peter. Vor allen Dingen, wo du das jetzt am Anfang so erklärt hast. Es ist natürlich immer schlimm, einen Menschen zu verlieren, aber wenn man so etwas Besonderes mit einem Menschen verbindet, ist das ja eine nicht zu beschreibende Katastrophe. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Mir ist das Herz aus dem Leibe gerissen oder den Boden unter Füßen weggezogen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wann ist das passiert? Es ist vor 3 Wochen passiert und vorgestern war die Beerdigung und ich habe aus meiner noch Ehe, also auf dem Papier, habe ich 2 wunderbare Kinder und die haben mich toll begleitet und ich sage immer, ich habe zu beiden gesagt, das ist so schmerzlich, als würde ich mich von euch verabschieden. Mhm. Ich komme damit einfach nicht klar. Sie haben immer gesagt, wenn einer geht, dann gehen wir beide. Und ich möchte das. Das habt ihr so vereinbart? Nein, nein. Wir haben das immer gesagt, aber keine Vereinbarung getroffen, natürlich nicht. Wurde das wäre ja unverantwortlich gegenüber dem anderen. Hat man das so dahingesagt oder ernst gemeint? So, nein. Ja, weiß ich nicht. Also, sagen wir mal, es war eine Ernsthaftigkeit dabei, die einfach diese Verbundenheit zum Ausdruck gebracht hat. Ihr wart ja so kurz nur zusammen. Mhm. Ihr seid dann aber gleich zusammengezogen. Nein, auch nicht. Wir haben nicht den Alltag miteinander gelebt, aber unsere Liebe umso mehr. Mhm. Magst du mal genau beschreiben, was da passiert ist, als deine Partnerin gestorben ist, wie das passiert ist? Sie ist auf der Arbeitsstelle in einem Dienstgespräch vom Stuhl gefallen und war tot. Herzversagen. Man konnte nichts mehr machen? Nein. Nein. Wie alt ist deine Partnerin geworden? Sie wäre jetzt im nächsten Monat 52 geworden. Ja. Wie hast du die Nachricht bekommen? Von der Arbeitsstelle. Hm. Bin dann am selben Abend noch in die Klinik, in die sie gebracht wurde. Also man hat sie mehrfach, 3-4 Mal reanimiert. Hm. Und dann hat man mich sofort verständigt, bin sofort hingefahren. Und dann hat schon in der Intensivstation die Ärztin gesagt, also die Versorgung des Gehirns war zu lange. Sie haben gleich auch ein CT gemacht. Das Gehirn war schon 80% abgestorben und ich bin hingegangen. Ja, sie war noch warm. Sie hat so äußerlich auf den ersten Blick gelebt und ich habe sie so viel geküsst und gestreichelt. Hm. Ich wäre am liebsten explodiert. Hm. Bist du dann bei ihr geblieben, bis es dann ganz zu Ende war? Nein, das konnte ich dann nicht in der Klinik. Das ist auch in der Schweiz. Mhm. Und da haben die gesagt, die benachrichtigen mich, sobald was ändert, also geändert, sich was ändert. Ach, entschuldige, ich bin ganz durcheinander. Ich ja, das ist auch kann gar nicht klar denken vor lauter Schmerz. Mhm. Vielleicht erzählst du mir, Peter, wie du sie vor einem Vierteljahr kennengelernt hast. Übers Internet. Ah ja. Und schon der erste schriftliche Austausch war, jetzt erst im Nachhinein haben wir das später immer wieder gesagt, es war irgendwas Besonderes. Mhm. Bei ihr und bei mir, da hat irgendwas geklingelt. Mhm. Ja, es gibt ja so Momente, dass Menschen zusammentreffen, wo es perfekt passt. Ja, das war bei uns beiden. Mhm. Und anschließend, Entschuldigung, anscheinend war ich wohl für sie auch die ganz große Liebe. Mhm. Sie hatte Brustkrebs, hat sie mir gleich am ersten Tag gesagt, wo wir uns getroffen haben. Ja. Und ich habe Nierenkrebs. Mhm. Und wir haben uns ausgetauscht und haben gesagt, das kann uns aber nicht hindern. Mhm. Und sie hat den Brustkrebs überwunden. Sie hat im Dezember eine OP gehabt. Mhm. Und wir waren auf dem besten Wege, noch wenigstens ein paar Jahre. Und wir haben immer gesagt, wir leben jeden Tag, als wäre es der letzte. Mhm. Und das haben wir getan. Aber das ist doch schon mal sehr gut, dass ihr das so gemacht habt. Das haben wir getan, ja. Es waren 450 Tage, hat für mich die Sonne geschienen, Tag und Nacht. Könntest du sagen, was der schönste Tag war von den 450? Ja, kann ich sagen. Welcher? Als sie sich entschieden hat, sich operieren zu lassen. Denn sie hatte sich eigentlich aufgegeben. Sie wollte ihre Brust nicht operieren lassen, nicht amputieren lassen. Ich glaube, das muss furchtbar sein für eine Frau. Und dann musste ich unbedingt mitgehen zu dem Onkologen. Und dann hat der gesagt, ja, den Mann möchte ich kennenlernen, dass diese Frau sich um 180 Grad gedreht hat, weil sie wohl so glücklich mit einmal ist und dieses Glück länger erleben möchte. Und die Entscheidung, sich operieren zu lassen, war der schönste Tag, weil das Rettung bedeutete. Ja, und Hoffnung. Weil ich die Zuversicht hatte, dass wir jetzt eine Zukunft haben. Mhm. Und das ist ja auch alles super gelaufen, alles. Du hast gerade gesagt, dass du selbst an Nierenkrebs erkrankt bist. Ja. Wie fortgeschritten ist denn diese Erkrankung? Ja, ich bin genau vor 5 Jahren, das war auch so eine Parallelität. Sie ist an Brustkrebs erkrankt und ich an Nierenkrebs. Und sie ist Er wollte sich aber nicht operieren lassen. Sie war auch noch verheiratet. Ihr Mann ist erst vor anderthalb Jahren gestorben. Mhm. Und viel Jahr später haben wir uns kennengelernt. Und ich habe den einigermaßen im Griff. Ich bin dann operiert worden. Mhm. Und muss jetzt jedes Jahr einmal zur Nachsorge und das jedes Mal eine Operation. Da werden die Karzinome, die wachsen weiter und die werden mit dem Laser entfernt. Ah, ja. Mhm. Und das, also da hätte ich auch, habe ich eigentlich rein medizinisch auch noch vielleicht ein paar Jahre. Mhm. Und darum haben wir gesagt, wir nutzen jeden Tag, als wäre es unser letzter. Und so haben wir gelebt und wir haben unsere Liebe gelebt. Ich muss das nochmal sagen, Peter. Bei aller Traurigkeit, dass ihr das so gemacht habt und so geschafft habt, ist schon mal ein ganz großes und fast unermessliches Glück. Zudem, das weiß ich. Ja, und das weiß ich auch zu schätzen. Ja. Das weiß ich auch zu schätzen. Ich habe, also wie gesagt, ich habe nie geglaubt, dass so etwas geben kann. Das ist so eine Liebe zwischen, und diese Kompatible in jeder Beziehung. Mhm. Mhm. Weißt du, was der Bestatter gesagt hat bei der Beerdigung? Ja. Jetzt gehen Sie mal in sich eine Ruheminute, eine Schweigeminute und auch überlege jeder, ob es nicht auch in dieser Minute eine Möglichkeit ist, ihr etwas zu verzeihen. Ich habe krampfhaft überlegt, was ich ihr verzeihen könnte. Da gibt es nichts, gar nichts. Ja, aber was für ein schönes Resümee. Ja. Was für ein schönes, und das macht das Unglück natürlich noch größer. Aber ich komme damit nicht klar, ich bin verrückt vor Schmerz. Mhm. Mhm. Das Gott sei Dank habe ich zwei wunderbare Kinder, die haben mich aufgefangen. Ich war am Pfingsten bei meinem Sohn und meine Tochter hat mich bei der Beerdigung begleitet. Mhm. Peter, aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Du sagst, ich werde verrückt vor Schmerzen. Das wäre ich auch an deiner Stelle, wie du es jetzt beschreibst. Und ich glaube, das ist eine Situation der kompletten Ausweglosigkeit im Moment. Ja, genau. Komplett. Mhm. Aber so komplett ist es nicht. Weil du hast einen ganz kleinen Ausweg gerade nämlich selbst schon genannt. Du bist ja nicht einsam. Nein. Du hast deine Kinder, du hast wunderbare Kinder. Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich weitermachen will, weshalb ich kämpfen will. Mhm. Wenn die Situation jetzt wäre, dass du ganz alleine wärst, wäre es noch unendlich bedrückender. Dann wäre ich nicht mehr alleine. Mhm. Dann würde ich ihr folgen. Mhm. Ich bin meiner Verantwortung wohl bewusst. Ich glaube, Peter, nach so einem wahnsinnigen Glück muss man verzweifelt sein, sogar eine ganz lange Zeit. Das ist völlig normal. Ja, einen anderen Zustand kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ich sage dir, der andere Zustand wird auch kommen, aber das ist noch eine Weile hin. Ja, jeder sagt, das Leben geht weiter, Leben geht weiter. Ja, keiner kann mir sagen, wie denn das mein Leben noch weitergehen soll. Ja, das weiß ich. Deswegen werde ich dir das auch nicht sagen. Also das hilft dir nicht weiter. Es ist jetzt die Zeit, dass man versuchen muss, das anzunehmen, was geschehen ist. Ich weiß doch alles. Du weißt alles, ich weiß. Ich weiß das alles. Aber es hilft mir nicht in meinem Schmerz. Meine Verzweiflung kann ich nicht in Worte fassen. Mit wem sprichst du außer mit deinen Kindern noch darüber? Ja, ich habe so viele Freunde, Bekannte, die wollen mich alle auffangen. Die merken meinen Schmerz und wollen mir helfen. Aber mir ist nicht zu helfen. Ich sage immer, lass mich alleine. Ich möchte ihr ganz nahe sein, das kann ich nur, wenn ich für mich bin, alleine. Mhm. Lass mich in Ruhe, ich will die Welt da draußen nicht sehen. Peter, ich glaube, dass das für eine gewisse Zeit auch völlig in Ordnung ist, dass man sagt, ich will alleine. Ja. Es ist ja auch noch immer eine Zeit des sich Verabschiedens, jetzt im Moment. Ja. Nur irgendwann musst du da rausgehen. Du musst irgendwann weiß ich alles, das sind alles logische Worte, mein Verstand funktioniert auch, aber das Herz nicht. Mhm. Was würde sie eigentlich jetzt zu dir sagen? Ja, ich glaube, sie würde schon sagen, mach weiter. Sie war genau wie ich, eine unheimliche, wie soll ich sagen, sie hatte so viel Herz, so viel Liebe, sie bestand nur aus Liebe. Deswegen gehe ich davon sie aus. War die personifizierte Liebe in einem Menschen. Mhm. Und aber sie war auch klaren Verstandes. Sie war so intellektuell. Mhm. Und es gab nie eine Situation, wo uns mal langweilig war oder wo wir nicht wussten, was wir uns zu sagen hatten. Das war immer, und es war immer so positiv. Weil so, wenn ich mit ihr alltägliche Kleinigkeiten erledigt habe, dann war das wie ein Highlight. Ich kann es nicht beschreiben, da fehlen die Worte. Es gibt manchmal nicht genug Worte in unserer Sprache und in keiner Sprache. Nein, da gebe ich dir recht. Die gibt es wirklich nicht, gerade für solche Fälle und für solche Gefühle. Ich würde dich gerne mal was fragen. Du hast gerade zu mir gesagt, nachdem ich dich gefragt habe, was würde sie sagen? Sie würde sagen, mach weiter. Davon gehe ich aus, wie du sie mir beschreibst. Das glaube ich auch. Ja, davon gehe ich aus. Aber ich will noch weiter fragen. Ja. Was würde sie dir raten, wie du weitermachen solltest? Du kennst sie ganz gut. Sehr gut, 100%. Was würde sie, versuch dich in sie hineinzuversetzen, was würde sie raten? Was du tun sollst? Sie nicht vergessen. Unsere Liebe nicht vergessen, aber sie behalten in meinem Herzen. Alles klar. Das muss sie mir gar nicht sagen. Nee, das müsste sie gar nicht sagen. Was würde sie sagen, wie du weiterleben sollst? Das weiß ich nicht. Das glaube ich aber doch, wenn du intensiv über sie nachdenkst, weißt du was, ich weiß es nicht, du weißt, was sie sagen würde. Wenn man jemanden so tief liebt und so gut kennt, weiß man das. Ja, vielleicht. Ich kann es im Moment nicht in Worte fassen. Ich glaube, das ist der Weg, den du gefühlsmäßig gehen musst, indem du dich in sie hineinversetzt. Ja, ich habe ja ein Bild stehen und zwei Kerzen daneben und stehe den ganzen Tag davor. Und der Alltag, den ich zu erledigen habe, der geht an mir vorbei. Es sind 3 Wochen jetzt her von der Beerdigung. Ja, nee, das sind 2 Tage. Ach so, 3 Wochen, ich verstehe, ja, natürlich, 2 Tage, so war's, ja. Peter, diese Phase ist völlig richtig, die jetzt passiert bei dir. Ja, das sagt jeder, das weiß ich auch, das sagt mir alles mein Verstand. Aber ich halte diesen Schmerz nicht aus. Mhm. Er ist unerträglich. Unerträglich, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen soll. Sie hinterlässt so ein Vakuum, das kann ich nicht, auch nicht beschreiben. Wenn es so schlimm ist, halte ich es auch für völlig legitim, in einer solchen extremen Situation sich auch etwas Hilfe bei einem Arzt zu holen. Völlig legitim. Also ich halte nicht viel von Ärzten. Ich habe mein Leben lang gesagt, ich halte sehr viel von Psychologie, aber nichts von Psychologen. Ich rede nicht vom Psychologen. Ich rede von einem passenden Medikament, das dich ein bisschen beruhigt im Moment. Das ist völlig legitim, das zu machen und zu nehmen. Ach, das hilft doch. Das bringt mir doch mein Mädchen nicht zurück. Nein, das bringt dein Mädchen, das ist so. Aber es hilft dir ein wenig, mit dir klarzukommen. Ja, lieber Peter. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben jetzt ganz lange schon gesprochen für diese Sendung. Ja, ich möchte deine Sendung auch nicht belasten. Nein, du belastest hier überhaupt niemanden. Ich biete dir jetzt auch nochmal an, dass wir dich nochmal aus dem Hintergrund anrufen. Dürfen wir das? Ja, sicher. Das machen wir. Dann bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns nochmal. Ja, danke, Jürgen. Und wir haben schon vor ein paar Jahren mal gesprochen, als ich das große Problem hatte mit meiner Frau, wo ich nicht wusste, wie mein Leben weitergehen sollte, wo ich analysiert habe, dass da schon alles total schief gelaufen ist. Siehst du, und es ist weitergegangen. Da haben wir schon mal miteinander telefoniert und du hast mich auch ermutigt, endlich einen anderen Weg einzuschlagen. Das habe ich getan. Ich hoffe, dass wir dich jetzt auch noch ein klein wenig ermutigen können, dass du ein klein wenig Kraft gewinnst. Ich will es so sagen. Ja. In all dem Schmerz. Danke dir. Du legst auf und wir melden uns. Dir und deinem Team. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Es geht weiter mit Jürgen. Jürgen ist 44. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Domian. Hallo, Jürgen. Hallo. So, ich habe ein Problem. Ich war vor 6 Monaten mit meinem Freund in Ägypten. In Ägypten und bin 25 Jahre mit ihm zusammen und habe mich da plötzlich in einen Ägypter verliebt. Mhm. Und mein Kopf ist strubbelig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe versucht, ihn hier rüberzuholen. Wie alt ist denn der Ägypter? Der Ägypter, der 25. Ich habe fast schon gedacht, dass er viel jünger ist als du. Ja. Was heißt denn verliebt? Aber Liebe kann man sich nicht aussuchen. Liebe sehe ich nicht nach ein Alter aus. Nee, natürlich ja. nicht. Nein, natürlich, so meint ihr es auch nicht. Ja. Wie hat sich das denn ergeben? Ja, der kam, wir saßen am Strand, ich bin mein Freund und dann da war so ein und hat er mir nach einer Cola gefragt und dann. Also der verkaufte da Sachen. Ja, richtig. Und dann haben wir uns angeguckt und dann hat es halt gefunkt. Und jetzt sind wir jeden Tag sechs Stunden seit dieser Minute, seitdem ich ihn kennengelernt habe, sind wir jeden Tag 6 Stunden über Linie, sind wir am Telefonieren und machen und tun und aber ich weiß ganz genau, dass er nicht nur nach Deutschland kommen will oder dass er nicht nur mein Geld haben will, wie die Vorurteile halt mal so sind. Ja, wobei die Vorsicht ist natürlich äußerst geboten, dass das so ist. Aber lass mich mal fragen, du warst ja mit deinem Partner in Ägypten. Richtig. Das heißt, der hat das da mitbekommen schon? Nein, ja, der hat das mit. Wir waren einen Tag bevor wir unsere Rückreise hatten. Da habe ich den kennengelernt. Ach so, ihr habt da nur eure Nummern ausgetauscht und das war's. Richtig, und das war's. So, und dann haben wir uns, verliebt. Dann haben wir uns so verliebt und ich weiß. Wie sprichst du mit ihm? In welcher Sprache sprichst du mit ihm? Ich spreche Deutsch mit ihm. Er kann Deutsch. Nicht richtig Deutsch, aber ich habe ihn das schon angelernt. Ja gut, das kannst du ja nicht so schnell anlernen. Also im Klartext, ihr habt gar keine gemeinsame Sprache, mit der ihr reden könnt. Doch, innerhalb von 4 Monaten habe ich ihn richtig Deutsch, ich habe ihn richtig Deutsch beigebracht. Was sagt denn dein Partner jetzt dazu? Der weiß das nicht. Der weiß das immer noch nicht? Nein, das ist mein Problem. Warum sagst du es ihm denn nicht, wenn du jetzt so verliebt bist? Tja, das ist mein Problem. Du bist so lange mit deinem Partner zusammen. Du bist ein Erwachsener. 25. So, 25, richtig. Genau. Du bist ein erwachsener Mann, erfahrener Mann. Und verliebst dich erstmal. Ich finde diese Verlieben, ich will es mit Vorsicht ausdrücken, ich bin da erstmal skeptisch. Das muss ich ehrlich sagen. Einmal Cola verkauft am Strand und dann nur noch geskypt oder wie er das macht, telefoniert, wäre ich sehr vorsichtig von Verlieben zu sprechen. Ich würde eher von Schwärmen reden. Okay, aber man hat ja auch eine Verantwortung einem Partner gegenüber, wenn man mit jemandem 25 Jahre zusammen war. Mensch, du musst doch erstmal klar Schiff machen zu Hause, bevor du dich da in irgendwas, eine Illusion hineinsteigerst in Ägypten. Weißt du, ob der Typ schwul ist? Weißt du, ob der nicht wirklich vielleicht nur nach Deutschland will, weil er gerne in Deutschland leben will? Der kommt nach Deutschland und ist weg, wenn er erstmal dann hier ist. Domian, das habe ich ihm angeboten. Er hat gesagt, nein, er will gar nicht nach Deutschland. Und ich bin selber nicht in der finanziellen Lage, dass ich jetzt jede 2 oder 3 Monate dorthin fahren kann. So. Er verdient wirklich nicht viel Geld. Er verdient 80 Euro im Monat. Mhm. Im Monat 80 Euro. Mhm. Und er macht Überstunden für mich. Für mich macht er jetzt Überstunden, dass ich nach Ägypten kommen kann. Ach so läuft das. Ja. Wann willst du wieder hinfahren? Ich fahre nächsten Monat. Also ich möchte nächsten Monat hinfahren. So, ich katze alles Geld zusammen, was ich habe. Okay. Alles, was ich habe. Und was sagst du deinem Partner dann? Ich fahre einfach in Urlaub. Jürgen. Nee, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ja. Das kannst du nicht bringen. Ja. Also, okay, wenn du dich jetzt in den verknallt hast, kann ja sein, dann finde ich den richtigen Weg auch, dass du öfters hinfährst, dass ihr euch persönlich viel näher kommt oder euch kennenlernt, dann kann man erst nach einer gewissen Zeit sagen, ob das ein Fundament hat. Das ist das eine. Das andere Thema ist aber dein Freund und deine langjährige, ein Vierteljahrhundert Partnerschaft, Mensch. Richtig, da bist du. Wie war denn diese lange Zeit mit deinem Freund? Also mein Freund, also 25 Jahre bin ich mit ihm zusammen und der hat mich betrogen und belogen. Aber trotzdem weiß ich, dass er mich geliebt hat. Dass er dich geliebt hat und dich nicht mehr liebt. Nein, er liebt mich auch noch. Aber er hat mich betrogen und das hat mich die ganze Zeit, also in den ganzen Jahren hat mich das abgestumpft. So, ich war immer treu gewesen, aber ich habe und immer mitgekriegt, dass er mich betrogen hat. Aber wenn er sich so verhalten hat und du abgestumpft warst, warum trennst du dich denn dann nicht von ihm? Weil die Liebe halt so groß war. Die Liebe war halt so groß. War, wir sprechen in der Wahrform. Ist sie noch so groß? Nee. Jetzt nicht mehr. So. Jetzt. Dann mach dir erstmal in deinem Leben klar Schiff und dann kannst du dich auch um junge Kerle in Ägypten kümmern. Das ist eine einfache Frage. So ist die vernünftige Vorgehensweise. Ja. Ja, aber das ist schwer. Ist mir völlig klar. Aber so stehst du vor dir besser da, weil du eine klare Haltung hast. Und natürlich auch vor deinem Freund. Das ist doch in Lügengedriss, wenn du jetzt da runterfährst und sagst, du fährst in Urlaub und das ist doch alles nicht in Ordnung. Da machst du dasselbe, was du bei ihm kritisierst. Er hat dich offensichtlich auch oft betrogen. Du bist ein ehrlicher Typ und dann sei jetzt auch ehrlich. Richtig. Und dann kümmere dich um den jungen Mann. Dann kann man ja sehen, was nach einer gewissen Zeit dabei rumkommt, wie wirklich fundiert diese Liebe ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er mich wirklich liebt und dass er nicht nur finanziell abgesichert werden will oder nach Deutschland kommen will. Das will er gar nicht. Okay. Das will er gar nicht. Ich glaube, Jürgen, wenn er für dich jetzt schon spart, dass du da runterkommen kannst, ist das natürlich ein Argument. Ich glaube, es ist alles gesagt, Jürgen. Ich finde, zumindest ist meine Meinung, du rufst mich ja an, um meine Meinung zu hören, dass du erst in deinem Hier-Leben Klarheit schaffen musst und dann bist du ein freier Mann und dann mach, was du willst. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, ist richtig. Dabei wünsche ich dir ein sehr gutes Gelingen und eine gute Hand wünsche ich dir. Danke, Domian. Von Herzen und viel Glück. Das wünsche ich mir selber auch. Ja. Sehr gerne. Alles Gute, Jürgen. Ja, tschüss. Alles klar. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Sehr nett von dir, Jürgen. Tschüss. Tschüss, ciao. Und hier ist die Reni, 66. Guten Morgen, Reni. Guten Morgen, Domi. Domi, ja. Hallo, Reni. Ja, darf ich Domi sagen? Du darfst Domi auch sagen, genau. So, Reni, über was reden wir? Ja, du bist mir im Traum erschienen. Ach, sag bloß. Nein, das war jetzt kein Scherz. Wann denn? Und zwar, vor ein paar Tagen, mit dem Elch da hinten drüber. Das ist kein Elch, das ist ein Hirsch. Oder Hirsch. Ja, wie auch großer immer. Unterschied. Ja, und wir haben allen geweint, ne? Ja, okay. Und was habe ich im Traum mit dem... saß ich auf dem Hirsch? Nee, du bist nur mit dem vorbeigekommen. Und habe ich irgendwas gesagt? Gar nichts. Ach, das war ein langweiliger Traum. Nee, du hast ja was gemacht. Was habe ich denn gemacht? Gar nichts. Die Leute wollten dich alle wegscheuchen. Weil du mit dem Tier vorbeigekommen bist. Aha. Leg jetzt mal Scherz beiseite. Pass auf. Ich will dir ganz was anderes sagen. Ich habe Angst um dich. Warum? Weil du hast im Moment verschiedene Ansprechpartner, die dich alle nicht mögen. Und das spüre ich. Und das will ich nicht haben. Ansprechpartner, die mich nicht mögen? Was meinst du mit Ansprechpartnern? Ja, ich sag mal so. Ich drücke mal so aus. Es rufen dich verschiedene Leute an. Wir haben immer Argumentationstechniken und probieren, dich zu provozieren. Ja. So was ist, das geht nicht. Ja, aber das haben wir ja, solange es die Sendung gibt, immer wieder gemacht hier. Und ja, nur du musst aber nicht, ich möchte nicht, dass du aufgrund dieser Art und Weise verschwindest. Das finde ich scheußlich. Keine Sorge, deshalb verschwinde ich schon nicht. Nee, aber rede im Ernst. Harte Diskussionen hat es doch in dieser Sendung immer gegeben mit Leuten, die... Ja, da lege ich ja auch Wert drauf. Mhm. Ich habe ja im Leben auch mal 40 Jahre gearbeitet und harte Diskussionen gehabt. Ja. Nur ich habe jetzt Angst um dich. Ich habe Angst um dich. Das ist ja nett von dir. Das ist ja ehrenwert für mich, dass du dir Sorgen machst. Aber ich glaube, wir haben das alle gut im Griff hier. Ja, da habe ich auch keine Zweifel drum. Trotzdem... Pass auf dich auf, Andreas Fulford ist wieder der. Genau. Rini, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich rum ist. Danke, dass du angerufen hast und dir Sorgen machst. Und ja, ich pass auf mich auf. Ich mach mir Sorgen um dich. Ja. Pass auf dich auf. Mach ich. Ne? Tschö, tschüss. Ja. In der Technik, Andreas Fulford, genau. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder da mit der freien Themennacht. Bis dahin, tschüss.